ist Sony Black, deutscher Rap hat Angst, denn ich komm zurück und nimm dir deine Freundin weg, du Schwanz. Ich bin immer noch der Chef, hart wie Granit. Meine Stadt ist auch bei Tag Anthrazit, West-Berlin, Nutte. Deine reichen Bastardeltern essen Muscheln. Ich komm in deine Uni und ruf, ihr seid alle Schwuchteln. Hier, es ist Tempelhof, Schöneberg, Gangsterflow. Du willst gerne meine Stadt erkunden, hier ist Endstation. Ich trag Ort und Sport, Carlo, Colucci, Schocks. Der vor dem Gucci-Shop ein paar Touris boxt. Nutte, halt die Fresse, wenn der King rappt. Das ist Deep Impact, ich klatsch dich an die Wand wie ein Insekt, yeah. Deine schwule Clique hängt im Bierzelt. Ich baue mir eine Villa und die Teppiche sind Tierfell. Um mich zu dissen, grenzt ein Blasphemie. Ich komm zum Après-Ski und kacke in dein Bier. Guten Appetit. Du machst Welle vor den Kids, schiebst einen harten für die Leute. Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. Wir kommen, wenn du Fotze schläfst und rauben deine Träume. Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. Die Straßen sind in meiner Hand, ihr klettert auf die Bäume. Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. Du willst diskutieren, doch ich kenne keine Reue. Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. Sony Black, der Ruler, und dein Vater ist ein Schwuler. Ich häng in den Straßen ab und ticke weißes Puder. Yeah, meine Läufer transportieren meinen Stoff in den Mopeds. Übergabe Overs, Schlüterstraße. Ich verdick an reiche Russen, Millionärstöchter. Liefer Junkies Heroin in ihre Erdlöcher. Jeder kennt heute jede Menge Leute. Doch jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. Carlo Kokain Flow, hallo Mr. Kripo. Dein Schwanz ist ein Fischstäbchen, du Captain Iglo. Dein schwuler Vater lutscht für einen Zehner wie ein Junkie. Nenn mir scheißegal welches Thema, ich bin Anti. Du Bastard, bring mir Pasta mit Mascarpone. Wer nimmt dich ernst mit deinem Haarschnitt, du Katastrophe. Keine Platzpatrone, ich komm mit Brecheisen. Besser ist, du gehst dich selber wegschmeißen, Nutte. Du machst Welle vor den Kids, schiebst einen harten für die Leute. Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. Wir kommen, wenn du Fotze schläfst und rauben deine Träume. Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. Die Straßen sind in meiner Hand, ihr klettert auf die Bäume. Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. Du willst diskutieren, doch ich kenne keine Reue. Jeder meiner Freunde fickt jeden deiner Freunde. I'm about to toss a couple of shots. The street life is the only life my best to recognize. I keep it in command. So you should expect. I'm about to toss a couple of shots. The street life is the only life I know. Shotgun slamming in your chest piece. We gonna rock this motherfucker like three the hardest.